Deutschlandfunk Kultur Breitband. Ende 2017 veröffentlichte die New York Times die Kurzgeschichte Cat Person von Kristen Rupinian. Und die sorgte damals für eine ziemlich große öffentliche Diskussion, die vor allem auch in den sozialen Medien geführt wurde. Jetzt ist das Buch Cat Person erschienen, das diese und 11 andere Kurzgeschichten enthält und für uns der Anlass ist, darüber und über die ursprüngliche Kurzgeschichte und das Verhältnis von Literatur und Netz zu sprechen. Ja, ganz schön viel. Das Besondere an Cat Person damals war nämlich, in einer Zeit, die mit der MeToo-Debatte zusammenfiel, behandelte diese Geschichte Sex, Sexualität und eben auch das Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Es geht um eine 20-jährige Frau und einen Mitte 30-jährigen Mann, die sich kennenlernen. Sie tauschen Handynummern aus und ihre Beziehung beginnt im Digitalen durch Textnachrichten. Und diese Geschichte wird immer nur aus der Perspektive der Frau geschildert, mit ambivalenten Gefühlen, aber doch dann aufregend genug für ein Date. Ja, und das läuft dann ziemlich seltsam ab, endet trotzdem in Sex, obwohl sie das eigentlich gar nicht will, ist aber keine Vergewaltigung, auch keine Belästigung, sondern eher so eine Geschichte von einem inneren Dialog, von einem Menschen, der selber nicht so richtig weiß, wie er noch aus dieser Situation rauskommen soll. Man kann diese Geschichte als Unterschied zwischen virtuell konstruierten Menschenbildern und echten Menschen lesen oder die Kluft zwischen digitaler und körperhafter Kommunikation oder als Beispiel dafür, wie klassische Rollenbilder und heteronormative Vorstellungen von menschlichen Begegnungen Menschen in den Wahnsinn treiben. Aber wie auch immer man das liest, klar ist, die Geschichte hat zu einer Diskussion geführt und die auch angeregt und bietet ganz, ganz viel Interpretationsraum. Und genau darüber haben wir auch mit der Verlegerin Christiane Frohmann gesprochen und sie als erstes gefragt, was macht denn für sie diese Geschichte so besonders? Also ich glaube, die Geschichte ist insofern besonders, als ganz viele Lesende, insbesondere Menschen, die nicht cis-hetero-weiße Männer sind, sich in dieser Geschichte wiedergefunden haben. Und nicht in so einer cheesy Form, ach Mensch, das ist mir genau so passiert, sondern in dieser Ambivalenz, die die Geschichte ausstrahlt. Also wo es gar nicht so sehr um konkreten Sex geht, sondern um Kommunikation und Wirkungsschleifen und was das mit menschlichen Beziehungen anstellt. Und war die Geschichte da ganz alleine ein Anstoßpunkt oder fiel das Ende 2017 einfach auf dem fruchtbaren Boden? Also ich glaube, es gibt einfach sowas wie zur rechten Zeit am rechten Ort sein und das trifft hier ganz massiv zu. Noch nicht auf dem Höhepunkt der MeToo-Debatte, aber als sie schon wirklich sehr, sehr stark im Schwange war und da wirklich genau den Ton zu treffen. Und dann ist es halt eben aus diesem noch begrenzteren Rahmen des gedruckten Magazins ins Netz gegangen, online auch erschienen, verlinkt worden und hat ganz schnell die Runde gemacht. Und es war halt wirklich sowas wie so ein Schlagbild, wie so das eine Foto, was die Stimmung einfängt. Wobei die Geschichte ja gar nicht so passgenau eigentlich in diese MeToo-Debatte reingehört, oder? Genau, weil also es keine so eine klare Täter-Opfer-Dichotomie gibt. Aber genau das ist ja auch eine große Lehre der MeToo-Debatte, dass es nicht so sehr um Schuldzuweisungen geht, sondern um strukturelle Probleme und ganz viel auch um Kommunikation, dass zum Teil zu viel über Leute gesprochen wird und zu wenig oder auf die falsche Weise miteinander. Jetzt sind ja in dieser Diskussion zwei Dinge passiert. Das eine ist, es hat in den sozialen Medien stattgefunden und das andere ist, es wurde ja gar nicht so viel über die Geschichte selbst diskutiert, sondern eher so Stellvertreter-Diskussionen geführt. Also Männer, die sich mit dem männlichen Protagonisten identifizieren, Frauen, die sich mit der Frau identifizieren. Ist da auch was zusammengekommen? Also einerseits diese Identifikation mit literarischen Figuren und andererseits Social Media? Also ich denke mal, dass Frauen oder also nicht cis Männer sich so stark damit identifiziert haben, das lag daran, und das hat man ja dann oft auch so autobiografisch der Autorin gleich wieder zugeschrieben, natürlich so der Loner, wo in einen ausufernden Romanen oder Erzählungen hergeführt wird, warum es dem so geht und wie seine Entwicklungsgeschichte ist, das haben wir ja nur ein paar hundert Jahre reichlich erzählt bekommen, sodass diese Art von Perspektivfigur schon genug Spiegelungen bekommen hat, wohingegen man ja als weibliche oder nonbinäre Lesende immer so gewartet hat oder sich mit diesen männlichen Protagonisten identifiziert hat und das ja auch recht gut hingekriegt hat, weil man es gar nicht anders kennengelernt hat. Und als es dann plötzlich so passgenau für einen war, ist man halt auf eine ganz andere Weise angesprungen. Und das war halt ganz interessant. Und ich denke, man hat auf einmal das Gefühl gehabt, repräsentiert zu sein und hat im gleichen Moment gemerkt, vorher war ich es nicht. Würden Sie das so bezeichnen, dass diese Diskussion, die da in den sozialen Medien stattgefunden hat, wie so eine Forterzählung dieser Geschichte eigentlich ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, eigentlich hat diese Short Story gewirkt, wie sonst ein Essay, ein guter Essay wirkt. Nur es gab einfach keinen Essay, der diese dieses Phänomen oder diese vielen Phänomene, die darin verhandelt werden, schon so prägnant erzählen konnte, weil die Begrifflichkeiten und Vorstellungen einfach auch noch gar nicht so konkret vorhanden waren. Und das ist eine ganz interessante Frage, ob Literatur leistet sehr unterschiedliche Dinge, aber kann halt auch leisten etwas, was noch so in der Luft liegt. Was ist denn das ganz konkret, was da in der Luft liegt? Also worum geht es, dass einmal diese digitale Erzählung, die Projektion, die da in der digitalen Kommunikation stattfindet, auf der anderen Seite dann ja das analoge Aufeinandertreffen, wo die Projektion ja auch weiterhin noch thematisiert und existieren so, ja? Also ich denke mal, es ist halt diese merkwürdige Verquickung und Verschlingung von diesen unterschiedlichen Sphären. Da werden so einige Geschichten miteinander erzählt. Einmal dieses klassische Strukturding. Der Mann bestimmt den Raum, der Mann bestimmt die Art, wie miteinander gesprochen wird, sich angesehen, was getan wird, vermeintlich. Auf der anderen Ebene dann dieses Altersgefälle, was ja auch in unserer Gesellschaft bisher eher positiv gesehen wird. So 34 und 20 sieht man ja jetzt gar nicht so problematisch. Und dann aber auf der anderen Seite, wie grausam Kommunikation insgesamt geworden ist gesellschaftlich. Also es geht hier nicht direkt um Hate Speech, aber ich würde sagen um Power Speech. Im Prinzip macht der Mann auf dieser sexuellen Ebene, indem er so pornomäßig sie so objektifiziert und mal so dreht und diese komischen Porno-Sachen auch sagt, diese lächerlichen. Wobei sie das ja selber auch tut. Sie tut das auch, aber bei ihr ist es eher das, was sie in Gedanken mit ihm anstellt. Sie macht ihn eigentlich auch zu einer leblosen Puppe und zu einer Marionette. Und das wird in dieser Geschichte halt sehr deutlich. Und dass man das halt auf keinen Fall souverän und autonom macht, sondern sich die ganze Zeit auch selber schädigt. Also indem ich das mache und den anderen objektifiziere, setze ich wieder was in Gang, für das ich 3 Minuten später schon bezahle mit einem ganz schlechten Gefühl oder einer blöden Situation. Und all das ist ja diskutiert worden und eben auch in den sozialen Medien. Und da stellt sich ja die Frage, in dieser aufgeladenen Stimmung auch der MeToo-Debatte, die ja eigentlich zu extrem tendiert hat, also wo es eigentlich nur Gräben gab und gar kein Gespräch. Und hier kann das diese Geschichte aber leisten, wo die Leute dann nicht mehr über sich reden, sondern über diese Romanfiguren. Das aber im Social Media. Könnte man dann hier vielleicht den Gedanken wagen, dass man sagt, diese Verbindung von Literatur einerseits und andererseits von direkter Kommunikation in sozialen Medien ist was Neues, was es uns als Menschen überhaupt erlaubt, über Unsagbares wie eben Gewalt, wie Macht, wie Sexualität auf eine Art und Weise zu diskutieren, die uns nicht sofort in den Graben treibt? Ich glaube, das ist auf jeden Fall richtig und man könnte noch ergänzen, wie Hashtags beispielsweise im Unterschied zu Begriffen haben ja auch an sich, wenn sie nicht wieder falsch wie Begriffe verwendet werden, dass sie eine Vorläufigkeit zulassen, ein Reden über etwas, was man noch nicht genau fassen kann, aber wo ein bestimmtes Interesse dran besteht und wo Leute auch Verbindungen zu haben, emotionale oder intellektuelle. Und das ist, glaube ich, das Interessante und das sage ich auch oft über Twitter, das ist nicht zum zu Ende erzählen da. Und das ist auch der große Reiz dieser Erzählung, die erzählt die Geschichte nicht zu Ende. Sie erzählt sie sehr ambivalent und lässt Deutungsraum und wo man sich einschreiben kann, weiterdenken, weitererzählen. Also kann man dann sagen, ist der Gedanke der literarischen Rezeption hat eine zusätzliche Stufe bekommen. Es gibt halt nicht mal den Autor, die Autorin und dann die Gatekeeper, die es veröffentlichen, dann vielleicht noch die Leute, die rezensieren, auch in einem Gatekeeper-Medium, sondern dahinter jetzt auch noch die Stufe der Diskussion im öffentlichen Raum. Genau, und die Diskussion ist teilweise sowas, als ob man miteinander nochmal weiterliest und fortschreibt. Also es ist fast so, als ob sich noch ein neuer literarischer Raum eröffnet hat, auch einer der Rezeption. Nicht nur, dass Leute sehr literarisch schreiben im Netz, sondern auch wie bei der MeToo-Debatte, die für mich gar nicht immer eine Debatte ist, sondern dieses Miteinander sprechen, eines Gesprächs darüber, ist es auch teilweise so, als ob man selber noch Erzählungen, Romane im Netz weiterschreibt oder zusammen überhaupt neue schreibt. Und das, finde ich, ist was ganz Großartiges. Jetzt hat ja diese eine Geschichte das alles schon ausgelöst, worüber wir reden. Jetzt ist das Buch erschienen. Sie haben es schon gelesen. Führt es das weiter? Ist es lesenswert? Es ist auf jeden Fall lesenswert. Ich habe eine Kritik gelesen, ich glaube in der Zeit, wo gesagt wurde, dass die fantastischen Erzählungen rausfallen und nicht so gut sind. Diese Einschätzung teile ich. Da hat man ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, die wollten jetzt ein Erzählungsband rausbringen und es waren nicht so viele von dieser neuen Art da. Hat man noch 3 von diesen fantastischen genommen, die sie wohl früher geschrieben hat. Die gefallen mir nicht so gut. Wohingegen die anderen, die eigentlich die ganze Zeit über dieses, als ob BDSM so von der sexuellen Präferenz zu einer absolut konventionellen Art miteinander zu sprechen geworden ist. Das durchzieht ein bisschen alle Geschichten als Leseeindruck. Und da sind immer wieder so Stellen dabei, wo man denkt, wow, das ist jetzt so, denke ich, stilistisch und auch vom Ton her kein besonders originelles Buch. Also Aber ich finde auch, Literatur muss nicht immer auf allen Ebenen hochoriginell sein. Und aber das, was sie erzählt, ist absolut ganz weit vorne. Also auch die weiteren Erzählungen haben Potenzial, viral zu gehen. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, sowas kann man nicht wiederholen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, ach ja, das ist jetzt typisch, das war so aufgeplustert und jetzt fährt so ab. Wenn einem Cat Person gefallen hat und wenn es einem was gegeben hat, funktioniert das auch mit dem Buch. Und wenn man das lesen will, Cat Person ist von Christin Rupinien und im Aufbau Verlag erschienen, kostet 20 Euro. Christiane Frohmann war das im Gespräch. Vielen Dank.